2 Stunden Radio Marabu mit Interviewgast Leslie Mandoki zum aktuellen Album der Mandoki Soulmates. Gute Unterhaltung, jetzt aber erstmal mit Genghis Khan in die Show. Leslie Mandoki und der Morene Peter Maffay, beide sind Nachbarn, wohnen auf demselben Grundstück. Na dann spiele ich Maffay gleich dran. Liebe wird verboten. 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Schöne neue Welt, die vor uns liegt. So schön, dass man davon kalte Füße kriegt. Wird morgen Wirklichkeit, wenn wir nichts dagegen tun. Die Pillen gibt es längst, die man nur schlucken muss. Fürs Glücksgefühl und Gegenüberdruss. Wir werden schon verplant und schauen auch noch ruhig zu. Liebe wird verboten, denn Liebe bringt Gefahr für den neuen Start. Und Gefühle stören dann nur. In der Welt von morgen klappt alles wunderbar, ja du wirst schon sehen. Morgen funktionierst dann auch du. Nur du denkst und in Wirklichkeit denk ein Programm für dich auf Lebenszeit. Du kennst nicht mal den Knopf, an dem andere für dich drehen. Die Kinder kommen aus Retorten raus. Sie sehen perfekt und ziemlich ähnlich aus. Auf Denken steht der Tod und in Bücher darf kein Mensch mehr sehen. Liebe wird verboten, denn Liebe bringt Gefahr für den neuen Staat. Und Gefühle stören dann du. In der Welt von morgen klappt alles wunderbar, ja du wirst schon sehen. Morgen funktionierst dann auch du. Gefahr für den neuen Staat und Gefühle stören dann du. In der Welt von morgen klappt alles wunderbar, ja du wirst schon sehen. Morgen funktionierst dann auch du. Soulmate, zu einer Art Supergruppe. Zwei Künstler, die oft mit Mandoki zusammengearbeitet haben, ist der Toto-Gitarrist Steve Lukather und Ian Anderson von Jeff Rutal. Beide jetzt hier in einem 30-Minuten-Nonstop-Music-Blog auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. We'll be right back. Marabout. Alternative Music. Yeah. 30 Minuten Marabu. Alternative Music. You're in the open void. Can't realize it's too late. Oh, have you lost your head? Lost it all along the way. Musik noch von Stereotyped aus Nürnberg. Wir hatten Marilyn Manson, Lenny Kravitz mit dem Rapper Quava und die aktuelle Single Paralyzed. Und jetzt geht's los mit Leslie Mandoki. Gute Unterhaltung. Nein, keine Angst. Schräge Vögel wie der Marabu leben ewig. Marabu. Hallo, am Telefon von Radio Marabu darf ich begrüßen Leslie Mandoki von den Mandoki Soulmates. Sei gegrüßt. Vielen herzlichen Dank, dass ich mit euch sein darf heute. Ich habe die Ehre, das aktuelle Album vorzustellen. Es heißt A Memory of Our Future. Es ist das neue Album von den Mandoki Soulmates, eine Band, die es schon sehr lange gibt, seit den 80er Jahren. Wie ist das neue Album entstanden? Also das neue Album ist wirklich ganz speziell, weil es war ja gar nicht geplant. Also das insofern ein Album, die wir nicht in unsere komplizierte Jahresabläufe vorgesehen hatten. Und wir waren auf Tour, Jubiläumstour, der Band ist 30 Jahre alt und wir haben also eigentlich immer der letzte Song von unserem letzten Album, Utopia for Realist, gesungen. Das ist der Torch, der Fackel, und das endet eigentlich immer mit der Gedanke, dass wir alte, erfahrene Rebel, also die Old Rebels, wir geben also der Fackel weiter an die Young Rebels. Also das ist ja die Idee des Songs. Und dann habe ich das immer so anmoderiert, also ja, das ist jetzt ist die Zeit, wo die Young Rebels und die Old Rebels. Und dann habe ich irgendwie durch die wunderbare Zeit in dieser Tour gemerkt, nein, das funktioniert nicht, weil die Welt ist in einem Zustand, wie wir sie es nicht weitergeben können, nicht weitergeben dürfen. Und so, wir haben immer mehr in der Bandbus und Backstage und so über dieses Phänomen geredet. Und dann haben wir gesagt, okay, ein Song nach dem anderen, so wie Blood in the Water oder Davis Encyclopedia oder Big Quit, We Stay Loud, Enigma of Reason, A Memory of Our Future, ein nach dem anderen entstand so. Und dann ihnen so sagte, ja, we are all aging differently, also wir alle werden immer sehr unterschiedlich alt, also unser Alterungsprozess sehr unterschiedlich. Und dann sagte der gute Tony Carey von Rainbow, ach Leslie, I really hate you, also ich hasse dich. Aber das hat natürlich spaßig gemeint. Und dann sagte er, ja, also du schreibst jetzt Lieder, die so viel Energie und Kraft haben wie mit 22. Das ist also, wir müssen das unbedingt aufnehmen. Und dann haben wir angefangen, besser Spaß darüber zu haben. Wie machen wir das dann? Und so kamen wir auf die Idee, hey, Leslie, du hast noch diese wunderbare alte Analoggeräte im Keller. Funktionieren sie noch? Du verkaufst ja nie was. Dann haben sie gesagt, ja klar, logisch funktionieren sie. Und so haben wir das dann aus dem Keller geholt und der schon in Ruhe stand, da finde ich alte Messingenieur zu uns gebeten und das war eine großartige Zeit, hier dann mit der Band zusammenzukommen und alles wieder auf eine Zeitzollmaschine richtig, also richtig live gespielt. Das ist großartig. Das sind analoge Geräte, du hast es gerade gesagt, und ich kann auch für alle Vinyl-Fans sagen, dass es die aktuelle LP auch als Doppel-LP, als Vinyl natürlich geben wird. Ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich lese mal so ein bisschen von dem Cover vor. Eine tolle Besetzungsliste. Ian Anderson ist zum Beispiel dabei. Den hatte ich auch schon zu Gast. Ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner. Al Di Meola, auch der war schon bei uns beim Radio. Aber auch aus dem Jazz-Bereich. Till Brönner, Simon Phillips, Steve Bailey, Julia Mandoki. Das ist aus der Familie. Verschiedenste kreative Köpfe. Wie entsteht denn dann so ein Song? Also die Songs habe ich ja geschrieben, aber in diesem Mal habe ich ja überhaupt nicht programmiert. Also das gab es also nur alles auf dem Papier und die Texte und die Noten und dann haben wir einfach mehr oder minder auf der traditionellste Art und Weise losgelegt. Das ist eine sehr bereichernde, beflügelnde Art und Weise, mit Musik umzugehen. Also das war natürlich großartig so. A Memory of Our Future heißt das Album. Das ist ein sehr interessanter Albumtitel. Kannst du dazu etwas sagen? Ja, hat ein bisschen auch mit der Form dieser analogen Aufnahme und dass wir zusammen sitzen und miteinander das alles so erarbeiten und erspielen sozusagen. Also das ist eine, wie soll ich sagen, vielleicht könnte unsere Zuhörerinnen dann noch besser vorstellen, wenn wir sie jetzt einmal fragen, also denkt jemand darüber nach, wie hättet ihr das dann am liebsten? Ein Liebesbrief, also handgeschrieben, mit Füller geschrieben oder per SMS. Und wahrscheinlich von allen Damen, alle Altersklasse jetzt, die uns zuhören, Radio Marabu. Ja. Wow, also lieber eine wunderbare Liebesbrief mit Füller geschrieben. Und so ist es auch mit diesem Album. Da muss ich dir sagen, ich habe früher auch viele Briefe geschrieben, auch an meine Freundin noch. Das machen wir tatsächlich auch seit langem nicht mehr. Wir schreiben uns auch oft nur SMS oder WhatsApp, aber da gebe ich dir sehr, sehr recht, weil du über die Liebe sprachst. Du bist sehr, sehr lange mit deiner Frau Eva verheiratet und du hast auch einen Song deiner Frau gewidmet. Ja, das ist, wir sind halt Ewigkeiten gemeinsam. Das ist eine wunderbare Geschenk des Lebens, wenn man also jahrzehntelang mit gemeinsamer Kinder, einer Familie leben darf. Also das ist einfach wunderbar. Deine Tochter ist ja auch mit drauf auf dem Album. Die Kleinste, also die Jüngste, also die zuletzt Geborene sozusagen. Ich würde vielleicht vorschlagen, bevor wir auch zu den anderen Titeln kommen, wollen wir das Lied für deine Frau spielen? Das wäre doch jetzt eigentlich ein schöner Einstieg für unser Gespräch. I'm because you are. Ja, wunderbar. Dann spielen wir das Mandoki Soulmates. I read my life on the blacklist, a rebel, a nonconformist. Trusted myself too much to survive. A painful journey far and wide, trying hard to move on to arrive alive. For the last cigar and the last bar, a spring was love, or summer lost. In senseless fights, whatever it cost. But that's our November to say that we remember how it used to be. Now we're just drowning instead of diving in this river of tears, we're crying. And because you are, life is many. And because we are, with skies so heavy, we're running against the wind. But time steals everything. Together we learn to survive, trying hard to arrive alive. And because you are, I am because of who we are. You are, life is many, and because we are, with skies so heavy, we're running against the wind, but time steals everything, together we learn to survive, trying hard to arrive alive, and because you are. Am Telefon ist Leslie Mandoki, ein gestandener Künstler, und ich möchte im zweiten Teil mal auf dein abwechslungsreiches Leben eingehen. Du bist bereits 1953 geboren in Ungarn und dann in den 70er Jahren mit 22 Jahren aus deiner kommunistischen Heimat nach Westdeutschland gegangen. Ich selbst bin übrigens 1971 in der DDR geboren, habe die sozialistische Zeit anders erlebt, in einem anderen Zeitrahmen. Aber ich möchte dich mal ein bisschen fragen zu deinen jungen Jahren in Ungarn. Wie war das so? Ich meine, das ist jeder erlebt als eigentlich eine schöne, bereichernde Jugend, wo man also vieles lernt und man mit den Eltern und Großeltern gute Zeit verbringt und dann mit Geschwister und also das ist da als ein Diktator kann das diese kleine Glück des Menschen ja nicht nehmen. Also das ist auch bei mir auch nicht anders gewesen. Und deshalb ist es auch so, dass man eigentlich so sehen, das große Glück im Leben, wenn man seine Träume leben darf und nicht seine Leben träumt. Also das war es eigentlich, die Botschaft meines Vaters, als er starb. Also ich war 16, das war der erste tiefe Bruch in meinem Leben. Und es war eben, mir ging es gut in Ungarn. Also wir waren in der Rockstimme der Opposition, wir haben überall gespielt, uns ging es wirtschaftlich gut, weil wir sind eher so eine angesagte Underground-Rockband, der in aller Jugendcenter, wenn du in DDR aufgewachsen bist, dann dieser Terminologie Jugendcenter klingt nicht komisch, also das ist aber, also und es war eigentlich ein gutes Leben, aber mit Einschränkungen, weil das natürlich, du lebst halt in einem Land, wo Zensur und Bespitzelung und dann eigentlich auch Schießbefehl an der Grenzen, du weißt also, auch wenn ich nie gefoltert worden bin, aber du weißt ganz genau, also das System Gegner können auch mal gefoltert werden, also das ist alles irgendwo, es ist nicht das, was ich als freiheitsliebende Mensch mir eigentlich so zurechtgedacht habe. Das ist es nicht. Und ich wollte mich entfalten. Und ich komme jetzt nochmal daraufhin zurück. Also du sagtest, du bist in der DDR geboren. Also entsprechend ist es auch so, dass möglicherweise hattest du auch mal einfach Sehnsucht danach, dass man einfach reist, dass man sich Amerika erkundet und mal irgendwann mal von New York nach Los Angeles aufbricht und an Route 66 oder was auch immer ausprobiert. Und zur Freiheit gehört natürlich auch, dass man sich die Freiheit hat, scheitern zu dürfen. Also das ist alles so wichtige, richtige Dinge im Leben. Und das ist natürlich nur als Osburg-Mensch blieb einer verwehrt. Und deshalb haben wir uns entschlossen, durch einen Tunnel zu fliehen. Und wir sind in einem wunderbaren, paradiesischen Westdeutschland angekommen. Dieses Land war verliebt in das Gelingen. Dieses Land war pazifistisch. Und hier eine streitbare Diversität an Meinungen und Pluralismus pur. Also das war eine, wenn man ein einheitsdenkende osteuropäisches Land, völlig dieser russische Militarismus Joch lebte, herrlich, also das, also in dieser pazifistischen, pluralistischen Deutschland angekommen zu sein. Also das war eigentlich ein Traum. Also das ist und so ging es halt hier voran, und das war natürlich eine wunderbare, bereichernde Erfahrung. Und dann Klaus Doldinger und Udo Lindenberg haben mich hier in die Szene hineingebracht. Und dann, das war der Munich Sound Era, also wo man, das ist alles richtig, hier war Rolling Stones in der Stadt, hier war natürlich Giorgio Moroder und Donna Summer, aber auch Deep Purple und Led Zeppelin, Queen, also der Freddie Mercury lebte sogar in München. Also es war eine wilde, gute Zeit, und ich möchte nicht vermissen diese Zeit, also das der Munich Sound Era, weil das ist also wirklich eine sehr, sehr musikalisch bereichernde, inspirierende Zeit gewesen. Und ich hatte das Glück, dass eben halt durch Klaus Doldinger und Udo Lindenberg in diese Szene hineinkommen zu dürfen. Und das war großartig. Also das ich spielte dann überall. Aber die Idee, dass ich eines Tages der britische Progrock, also wie zum Beispiel Ian Anderson von Chattertal, mit amerikanischer Jazzrock, wie zum Beispiel in Aldi Mola, vermengen möchte, ist das einfach absolut klar. Das kann ich gut nachvollziehen, auch deine Erinnerungen. Ich habe das noch ein bisschen so in den 90er Jahren erlebt, wie offen und breit die BRD war. Erlebe natürlich auch die Einschränkungen seitdem mit. Darüber werden wir nachher mit Sicherheit auch sprechen. Du siehst viele Dinge heute auch sehr kritisch. Darf ich dich mal so fragen, welche musikalischen Ersteinflüsse du hattest? Warst du so eher Beatles oder Stones? Ich weiß, dass du immer eine sehr große Neigung zum Jazz gehabt hast. Was war da so in den 60er Jahren das Erste, was dich so richtig an den Eiern gepackt hat? Das war eher Frank Zappa. Au! Oh! Ja, sehr gut, sehr schön. Und das ist, da ist dann alles drin. Also das ist intellektuelle und poetische Texte, aber Humor. Ja. Und Ironie ist ebenso, wie aber virtuoser, brillantes Spiel von großen Jazz-Virtuosen, aber es ist eigentlich Rockmusik. Also da war, aber Frank Zappa ist ja alles drin. Das stimmt ungemein. Ungarn hat ja auch eine eigene, sehr, sehr starke Rockszene gehabt oder auch eine Pop- und dann später Schlager-Disco-Szene, Kati Kovács natürlich, die haben ja auch zum Teil im Westen Singles veröffentlicht oder natürlich auch Omega, unglaublich bekannt. Welche Beziehung hast du zu diesen ungarischen Bands? Also diese Act und ich, wir waren in der Zeit, als ich in Ungarn gelebt habe, bis 1975, in völlig unterschiedlichen Szenen unterwegs. Also, ah ja. Weil ich war in einer mehr oder minder völlig zensierte und ausgeschlossene Avantgarde, stürmische Opposition, der gerade geduldet war und immer von den Zensurbehörden nicht gerade gejagt, aber also kontrolliert und immer wieder mal Spielverbot, mal für ein Wochenende oder mal einen Monat in Budapest dürften wir nicht spielen. Also das gab es immer wieder solche Themen. Und Omega war natürlich auch auf der anderen Seite, die waren etabliert, also die waren durchaus von einer staatlichen Plattenfirma unterstützt. Und das heißt lange nicht, dass sie uns aber gewesen wären, aber das war es einfach mal damals so. Aber irgendwann mal, es war so, glaube ich, 76, 77, lebte schon lange in, also schon 2 Jahre in München, da haben sie mich besucht, die Omega Jungs, und dann entstand eine tiefe, schöne Freundschaft, die wir halt bis heute mit Elefant, mit dem Gitarristen und mit dem Zicki, dem Schlagzeuger, der 2 Überlebenden, pflegen. Und wenn ich mal seltsamerweise in Budapest bin, dann besuche ich auch die beiden. Und das ist also Freunde geworden. Und das ist natürlich, Omega ist eine wunderschöne Geschichte und das ist richtig großartig. Also das ist, das muss man auch verstehen, welche Talent, welche Kraft, welche Durchdringungsgrad, welche, also das ist alles wunderbar, das ist großartig. Deine Eltern waren ja in Ungarn beschäftigt, dein Vater Mitarbeiter im Finanzministerium, die Mutter arbeitete in einer Restaurantkette. Gab es da Konflikte, weil du ein bisschen rebellisch warst, oder haben sie dich immer unterstützt? Ja, also mein Vater war ja ursprünglich Musiker im Grunde genommen ist es so, der Rebellion war schon klar, aber dadurch, dass mein Vater selber so rebellisch war, und meine Mutter stammte von einer oppositionellen Familie, insofern war das vollkommen okay. Dann ist das ja auf jeden Fall gut. Dann kommen wir jetzt zu einem Titel, das ist die Single, die aktuelle, die wir spielen. Es gibt mittlerweile schon wieder eine neue, ich bin da noch nicht ganz hinterher. Blood in the Water, da spielt Ian Anderson mit. Ich habe ihn da, glaube, ihn erkannt zu haben. Natürlich, das ist ein großartiger Ian Anderson-Feature und ich bin auch sehr stolz, unfassbar stolz auf sein großartiges Spiel hier, ja klar. Ich habe ihn vor über 20 Jahren mal treffen können, leider nicht selbst interviewt, aber ich war dabei, dann vor 10 Jahren hatte ich ihn mal am Telefon gehabt. Steht er noch gut auf einem Bein? Natürlich, absolut. Da habe ich keine Zweifel dran, dann hören wir es jetzt. Und unglaublich gleich die Panflöte. Blood in the Water. Blood in the Water. From a final comeback to the fast track, like a fool, I'm ready for a shark attack, for a facelift to the last shift, going at top speed for a fast lane drift. Sharks are hungry, and the water is deep, they are out for me, cause I'm the black sheep. You better keep an eye open, if you fall asleep, and your hands in your pockets, if your pockets are deep, cause the truth is put to sleep, lies are coming cheap, opium for the people, making them weep. Blood in the water, deep water, blood in the water, I see blood in the water, blood in the water, the sharks are all around. In the water, get up on the ground. Blood in the water, so play the music loud. Blood in the water, we're all swimming against the current, cause we're a little different. Welcome to the last show. Find out what you don't wanna know. Greedy shorty, big reset. Tick your talk and buff your glow. And the sharks are hungry, and the water is deep. They're out for me, because I'm a black sheep. Freedom is ringing, freedom is singing, but a compass is lost, direction's crossed. Freedom of a free mind. Blood in the water. Blood in the water. Deep water. Blood in the water. I see blood in the water. Blood in the water. The sharks are all around. Blood in the water. Get up on the ground. Blood in the water. So play the music loud. Blood in the water. Against the current, 'cause we're a little different. The springtime of life is ours to lose. Just a flashback of youth when the Polaroids of our souls turn to paintings. Essence or appearance, but our autumn won't be lost. In the heat of our young years, sweet dreams were created. But I could've, and I should've, our painfully dated. Against the current, 'cause we're living.